meine Augen und lass die Gedanken ziehen und denk an das Erbe Europas und was uns davon blieb. Den Traum von Frieden und Einigkeit unter eine Flagge gebracht. Doch darauf die falschen Zeichen und dahinter die falsche Macht. Eine Macht, der das Geld gehört, seit viel zu langer Zeit. Eine Macht, die Konflikte schürt, gemeinsam machen wir uns frei. Europa, Jugend, haben sie die Völker verkauft. Unsere Väter aufeinander losgehetzt und ihre Neuanität missbraucht. Hinter Humanität und Scheinmoral verstecken sie ihr wahres Gesicht. Doch wir sehen, wer hinter den Kulissen steht. Ihr führt uns die Welt aus Licht. Wir brechen die Barrieren dieser versteckten Tyrannei. Und die Ketten aller Bruderkriege, gemeinsam machen wir uns frei. Europa, Jugend, Revolution. Europa, Jugend, Revolution. In der uns nichts mehr trennt. Wir Völker Europas schreiten aus, die Barone dieses Kontinents. Europa, Jugend, Revolution. Europa, Jugend, Revolution. Und dem Naturgesetz.